Ja, guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich ganz, ganz außerordentlich, dass wir heute Ricarda Lang unter uns begrüßen dürfen. Hallo Ricarda, wie schön, dass du da bist. Wir haben uns, Ricarda, vor 2, 3 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Da warst du Bundessprecherin der Grünen Jugend. Mittlerweile bist du stellvertretende Vorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Partei Bündnis 90. Die Grünen, deine Schwerpunkte sind Feminismus, Antifaschismus, Klimaschutz und Migration. Ricarda, ich weiß, dass du selbst ganz persönlich außerordentlich üblen, bösartigen, abstoßenden Angriffen ausgesetzt bist, bis hin zu offener Gewaltandrohung. Ich kann mir gut vorstellen, dass einen das nicht kalt lässt. Umso größer, das möchte ich dir ganz ehrlich sagen, mein Respekt, dass du dich davon nicht unterkriegen lässt. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen auch von mir. So, ich mache aber meine Präsentation an. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich hatte genau den Vortrag schon mal in Stuttgart gehalten bei EMAFRI, was ja über Lothar auch eine, denke ich mal, befreundete Organisation von euch ist. Und freue mich sehr, heute nochmal die Möglichkeit zu haben, über das Thema Feindbild Klimaschützerin zu sprechen. Wie Lothar schon richtig eingeleitet hat, ist das kein Thema, zu dem ich rein über den akademischen Weg oder auch rein über das politische Interesse gekommen bin. Also während es ja Themen gibt, die man sich selbst aussucht im Sinne von, ich habe Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ich habe Lust, mich diesem Thema zu widmen, war das Thema Feindbild Klimaschützerin und vielleicht ein bisschen im größeren Rahmen Hass auf Klimaaktivistinnen, Hass auf Frauen in der Klimaszene, eins, was eher biografisch an mich herangetragen wurde. Ich wurde 2017 zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt und als Bundessprecherin macht man auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, man vertritt die grüne Jugend in der Presse, man vertritt die grüne Jugend in Social Media, macht viel sozusagen verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Und es war jetzt nicht so, dass ich nicht erwartet habe, dass es dafür auch inhaltlichen Gegenwind gibt. Ich glaube, als linke Jugendorganisation würde man auch was falsch machen, wenn es keinen Gegenwind geben würde. Aber ich habe eben damit gerechnet, dass diese inhaltlich als auf meine politischen Argumente, vielleicht noch auf meine Partei etwas verallgemeinender bezogen ist. Es war aber so, dass es von Anfang an unfassbar viele Kommentare zu meinem Äußeren gab, unglaublich viele Kommentare zu meinem Gewicht, unglaublich viele sexualisierende, gewaltvolle Kommentare bis hin zu ausführlichsten Vergewaltigungen und Morddrohungen. Ich habe mich lange gefragt, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte auch eine gewisse Phase, wo ich eigentlich versucht habe, es immer vollkommen zu verdrängen, also von mir wegzuschieben, zu denken, das hätte keinen Einfluss auf mich, im Sinne von, okay, Ricardo, du bist doch irgendwie zu klug und zu stark, um dich von so einem Unsinn zu beeindrucken zu lassen. Und ich habe aber gemerkt, dass es was mit mir macht. Und ich habe gemerkt, dass ich damit nicht die Einzige bin, sondern dass viele, insbesondere Frauen, linke, grüne, feministische, klimaaktivistische Frauen, die öffentlich Position beziehen, diese Erfahrung machen, dass es dazu führt, dass man sich zurücknimmt. Dass man die eigenen Meinungen teilweise weniger radikal formuliert, weniger weitgehend, dass man sich an bestimmten Stellen sehr bewusst überlegt, habe ich gerade die Kraft und die Zeit, mich dem auszusetzen. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass natürlich genau das eine Strategie der extremen Rechten insbesondere ist, also bestimmte Stimmen im politischen Diskurs mundtot zu machen, sie tatsächlich aus der politischen Debatte heraus zu verdrängen und damit die politische Debatte unglaublich einzuschränken, ne? Was dann wiederum eine starke Möglichkeit gibt, insbesondere den Rechten, ne? Sich als die Einzigen zu etablieren oder die Einzigen zu stilisieren, die überhaupt noch Meinungen abseits des vermeintlichen Meinungsmainstreams vertreten würden. Und das war für mich echt so der Punkt, wo ich mich entschieden habe, ich will mich dem nicht einfach hingeben, ich will da bewusst auch drüber reden und vor allem will ich verstehen, was das ist. Ich will verstehen, woher das kommt, weil ich glaube, es ist immer ein Werkzeug von guter, von emanzipatorischer Politik und auch ein unglaublich selbstermächtigendes Werkzeug, die Verhältnisse um sich herum einzuordnen. Ich habe das gemerkt, als ich damals angefangen habe, Politik zu machen. Davor hatte ich oft das Gefühl, als Frau irgendwie anders behandelt zu werden in der Gesellschaft. Also ne, von Lehrerinnen, von Freundinnen beim Feiern gehen, alle aufpassen zu müssen. Ne? Und ich hatte aber nie so richtig Begriffe dafür, was da mit mir passiert. Und der Moment, wo ich angefangen habe, Politik zu machen, mit anderen Leuten zusammengekommen bin und gemerkt habe, dass diese Erfahrungen kein Zufall sind, sondern Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Ne? Und dass ich aber in der Lage bin, mich mit anderen gemeinsam zu organisieren und mir gemeinsam mit anderen die Werkzeuge zu erarbeiten, um an diesen Strukturen was zu verändern. Das war eine extrem ermächtigende Erfahrung. Und in gewisser Weise war das auch für mich jetzt der Versuch, mit diesem Vortrag hier zu verstehen, woher kommt dieser Hass was drückt er aus und was gibt er uns vielleicht auch in gewisser Weise an Handlungsspielräumen, an Learnings, an Analyse, die dann wiederum die Praxis, die grundlagenpolitische Praxis wird, mit auf den Weg. Genau, ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen zusammenfassen, Hass auf Klimaschützerin, Feindbild Klimaschutz, was bedeutet das eigentlich? Ich habe gerade schon genannt, ich selbst war von Anfang an, wo ich eigentlich politisch öffentlich Position bezogen habe, auch digitaler Gewalt, Hass ausgesetzt. Ich habe aber in den letzten Jahren einen ganz, ganz starken Switch darin erlebt, worauf sich dieser Hass bezieht. Während wir insbesondere seit 2015, 2016, auch noch ein bisschen 2017, war eigentlich das prägende Feindbild innerhalb von rechtsextremen Kreisen, aber bis hin in rechtskonservative Kreise, der Flüchtlingshelfer oder die Flüchtlingshelferin. Das heißt, da hat sich sozusagen das eigene ideologische Feindbild sehr stark auf die Migrationsdebatte fokussiert. Und hier haben wir eine neue Entwicklung erlebt in den letzten Jahren, die sich sehr stark umgeswitcht hat auf das Thema Klimaschutz. Also dass insbesondere Klimaschützerinnen zur Zielscheibe werden, dass man einen unglaublich leidenschaftlichen, doch sehr stark ideologisch geprägten Hass auf Klimaschützerinnen erlebt. Ich glaube, dass es dabei unterschiedliche Formen gibt, wie diese auftaucht, und habe hier mal so ein bisschen zusammengefasst, welche da für mich besonders prägnant waren in den letzten Jahren. Und das eine sind natürlich die Reaktionen, die man sehr stark erlebt auf die Klimabewegung, vor allem auch die Klimabewegung, die zivilen Ungehorsam als ein Mittel nutzt, die radikal auftritt in ihren Forderungen, also als Beispiel hier zum Beispiel Ende Gelände als Klimaschutzbündnis oder auch die derzeitigen Proteste im Hambacher Wald, vor allem in den letzten 2 Jahren sehr stark und jetzt gerade im Dannenröner Wald. Und da sehen wir eben sehr stark, dass es vor allem eine Form der Rhetorik, die auf Law and Order abstellt, gibt. Also dass hier auch immer wieder durchscheint die Extremismustheorie, also ganz, ganz stark das Feindbild der linksextremen Klimaschützerinnen, die vermeintlich gewaltvoll gegen die armen Bauerinnen dann zum Beispiel im Hambacher Wald vorgehen würden und wo immer wieder sozusagen gesucht wird nach Bildern, die dann ein bürgerliches Bild von, okay, das sind sozusagen gewaltvolle Klimaschützerinnen erfüllen, und immer wieder sozusagen auch der Radikalitätsvorwurf, was ja erstmal so ein bisschen absurd ist, weil natürlich Radikalität im Sinne des Wortes erstmal bedeutet, Dinge an der Wurzel zu greifen. Und ich glaube, dass eine Grundvoraussetzung für guten Klimaschutz ist. Aber genau hier haben wir sozusagen sehr stark vor allem das Law and Order getriebene Motiv von einer wirklich teilweise geifernden Freude bei Polizeieinsätzen. Also man hat es zum Beispiel bei den Ende-Gelände-Protesten im letzten Jahr gesehen und auch in diesem Jahr wieder, wo es relativ krasse Polizeieinsätze gab, auch mit Einsatz von Polizeihunden, die teilweise ohne Maulkorb eingesetzt wurden, und wie von Rechten diese Bilder auf Facebook gefeiert wurden, im Sinne von, endlich zeigt es denen mal jemand, endlich greift mal jemand durch, hoffentlich erwischt der Hund sie noch, bis hin zu krassesten Gewaltvorstellungen. Und ich glaube, hier sieht man natürlich vor allem autoritärer Charakter, der sich da ganz stark gegen diesen Teil der Klimabewegung wendet. Dann hat man die Grüne als Partei, die oft sozusagen als Feindbild herhalten, auf die sich auch viel des Hasses projiziert. Und hier ist vor allem in den letzten Jahren immer beliebter geworden eine Vorstellung der Ökodiktatur. Also gerade in die vermeintliche Abschaffung der Demokratie durch klaren Klimaschutz, durch ökologische Politik und die Vorstellung, dass sozusagen eine ökologische Politik nicht im Rahmen von einer Demokratie umsetzbar wäre, und immer wieder die Vorstellung, dass diejenigen, die ansetzen an sehr grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft, damit einen diktatorischen Zustand herbeirufen würden. Man hat da viele auch wirklich historisch unhaltbare und schwer ertragbare Vergleiche, die immer wieder auftauchen, als wo es tatsächlich auch Vergleiche bis hin zum Nationalsozialismus gibt mit ökologischer Politik, und wo es sozusagen eine vermeintlich, also ein demokratisches Volk dann gegen Klimaschützerin gestellt wird. Dabei ein sehr prägendes Element ist der heraufbeschworene Kampf um die Freiheit. Also dass wir sozusagen auf der einen Seite Freiheit haben und auf der anderen Seite Klimaschutz. Die Freiheit ist dabei aber natürlich keine universell gedachte Freiheit, sondern partikulare. Das heißt, es wird die Freiheit der wenigen gegen die tatsächliche Freiheit der vielen unterstützt. Diese partikulare Freiheit aber absolut gesetzt. Also dass sozusagen jede Politik, die an bestimmten Stellen Einschränkungen einer egoistischen Freiheit bedeuten. Beispiel Tempolimit, also eigentlich noch wirklich leichtes Beispiel, Tempolimit 130, dass sozusagen das dann als die Freiheitseinschränkung schlechthin verstanden wird und dass Freiheit vor allem mit einer egoistischen Auslebung von individuellen Bedürfnissen gleichgesetzt wird, ohne jegliche Verantwortung und natürlich dabei auch vollkommen ausgeblendet wird, dass die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage, wie wir sie gerade erleben, die Freiheit von kommenden Generationen auf der einen Seite, aber auch von Menschen globalen Süden und auch von Menschen, die hier in Deutschland wenig Geld haben. Wir sehen, dass die Folgen der Klimakrise eine soziale Frage sind, dass die vollkommen ausgeblendet wird und die Freiheit der wenigen erhalten werden soll. In den letzten Jahren ist als neuer Akteur in der Klimabewegung seit 2018 vor allem Fridays for Future neu auf die Agenda sozusagen getreten. Und hier erleben wir meiner Meinung nach eine Änderung zu den Angriffen, die vor allem auf die Klimabewegungen wie zum Beispiel Ende Gelände, Hambacher Forst etc. bisher gefahren wurden, also hier die Radikalitätsvorwürfe, Extremismusvorwürfe, die natürlich bei Fridays for Future schon allein vom Auftreten her überhaupt nicht funktionieren. Also das wurde auch teilweise funktioniert, probiert, aber das ist natürlich, wenn man da 17-jährige protestierende Kinder hat, nicht in der Form sozusagen durchhaltbar. Das heißt, hier gab es mal nach einem Strategiewechsel. Am Anfang wurde sehr, sehr stark mit Infantilisierung gearbeitet, gerade in Bezug auf Greta Thunberg als führender Kopf von Fridays for Future, auch mit einer sozusagen Essentialisierung von ihrer Krankheit mit Asperger-Syndrom, als es immer gesagt wurde, das Mädchen ist ja einfach krank, das Mädchen ist psychisch gestört, immer auch diese Formulierung des Mädchens und hat sozusagen keine Kontrolle über das, was sie tut. Und mit der Infantilisierung ging natürlich der Versuch einher, Kritik zu delegitimieren. Also zu sagen, das ist kindlicher Unmut, kindliche Wut. Auf der einen Seite das Motiv von, sie verstehen es nicht, also es fehlt das Wissen. Auf der anderen Seite von, sie sind zu wenig rational, also das Kindliche. Diese Infantilisierung gab es in mehrerlei Hinsicht. Ich würde sagen, auf der einen Seite wirklich als Angriff, also sozusagen, ne, wo dann Greta abgesprochen würde, überhaupt eine Meinung vertreten zu können als junges Mädchen mit Asperger-Syndrom. In der anderen Seite aber auch auf eine paternalistische Art und Weise. Das haben wir vor allem sehr stark bei Konservativen, auch teilweise bei Liberalen gesehen, also im Sinne von, das ist ja total nett, dass ihr das macht. Wir finden das ja total toll und ja, das ist ja super, dass ihr freitags auf die Straße geht, ne, und jetzt aber könnt ihr euch auch mal wieder beruhigen. Also sozusagen auch eine Immunisierung gegen Kritik stattgefunden hat. Gerade in rechten Kreisen gibt es aber natürlich auch viele Verschwörungsmythen, die sich an Fridays for Future koppeln. Also die Vorstellung der großen Verschwörung im Hintergrund. Die beliebteste davon ist gerade jetzt nochmal im letzten Jahr immer stärker nach vorne getreten, die von Soros, also auch mit einem ganz klar erkennbaren antisemitischen Motiv, dass sozusagen Fridays for Future ja eigentlich von Soros gesponsert ist und eine Weltverschwörung dahinter steckt. Wie gesagt, auch hier immer wieder am Ende dann die Weltverschwörung, die am Ende immer doch auf den Juden kommt, dass eine Weltverschwörung dahinter steckt, wo über den Versuch, Kinder zu instrumentalisieren durch eine Klimabewegung, eine Linke, mit linker Politik hat das natürlich auch Soros eigentlich sehr wenig zu tun, aber eine linke Politik und Entmachtung und Diktatur durchgesetzt werden soll auf der Welt. Und ein Momentum, was wir sehr stark erleben, ich habe es hier mal so ein bisschen polemisch formuliert als die gefallenen Prophetinnen, ist die individualisierte Kritik an einzelnen Akteurinnen aus der Klimabewegung. Beispiele dafür sind zum Beispiel als Greta Thunberg, es gab ein Foto von ihr beim Zugfahren, wo sie ein Vespa ausgepackt hatte und da war unter anderem auch ein Salat in einer Plastikverpackung mit drin, riesig hochgegangen in Bezug auf Luisa Neubauer, ich glaube das bekannteste Gesicht von Fridays for Future hier in Deutschland, den Hashtag Langstrecken-Luisa, wo Bilder, wo sie auf Fernreisen war, rausgesucht wurden. Und ich habe es persönlich jetzt in den letzten Wochen nochmal sehr stark erlebt, wo es ein Bild gab, was ohne mein Wissen geschossen wurde, wo ich im Zug sitze und eine McDonald's-Tüte vor mir stehen habe und dann sozusagen unglaublichen Hass im Sinne von predigen Wasser trinken, aber Wein und sozusagen die individualisierte Kritik und der Vorwurf, dass Personen, die nicht selber einem ökologischen Lebensstil oder das, was dann als ökologischer Lebensstil gesehen wird, entsprechen ja überhaupt nicht Klimapolitik machen dürften und sozusagen ganz stark dieses Motiv des Verlogenseins. Woher kommt der Hass? Was ist der Grund dahinter? Hier im Folgenden werde ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung darstellen aus Motiven, die teilweise eher psychoanalytisch zu erklären sind, also die sozusagen eher weniger strategisch aufgeladen sind, sondern einen unbewussten Charakter haben und teilweise aber natürlich auch ganz bewusst gewählten Strategien, wenn man sich anschaut, was in rechtsextremen Kreisen bei der identitären Bewegung, bei der Alternative für Deutschland, also AfD, da werden ja bewusste Strategien gefasst. Es gab zum Beispiel auch interne Strategiepapiere der AfD, die bekannt geworden sind, wo explizit gesagt wurde, dass man junge Frauen aus dem Klimabereich, wie zum Beispiel Katja Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, angreifen und ins Visier nehmen sollte. Ich glaube, eines der, also das Grundmotiv oder sozusagen das am leichtesten erkennbare ist erstmal die Immunisierung vor Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Denn natürlich, wenn man einen politischen Anspruch, wie ihn von Fridays for Future formuliert wird, da oft weniger offen, aber natürlich auch Ende Gelände etc., dann setzt das ein sehr grundlegendes Verhältnis der gesellschaftlichen Verhältnisse und auch der ökonomischen Verhältnisse voraus. Also eine Politik, die das Pariser Klimaabkommen einhalten will, die das 1,5-Grad-Ziel einhalten will, ist nicht mit einer Wirtschaftsweise vereinbar, die auf Profitmaximierung setzt und die sozusagen eigentlich eine inhärente Eigenlogik der Profitmaximierung vor sich hertreibt und ist auch nicht vereinbar mit einer Politik, die sich selbst immer wieder eigengemachten Sachzwängen unterwirft, wie zum Beispiel der Schuldenbremse oder der schwarzen Null. Das heißt, die sozusagen durch die Klimabewegung, durch die erstarkende Klimabewegung aufgeworfenen Ansprüche an gesellschaftliche Verhältnisse sind natürlich immer auch eine Kritik an der bestehenden Gesellschaft. Und der Versuch, diese zu delegitimieren, ist natürlich eine Immunisierung und das heißt damit die Unmöglichmachung an Kritik an diesen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, was wir durch bei Rechten gerade in ganz besonderem Maße erleben, ist sowas, was man eigentlich als autoritäre Rebellion erleben kann, dass sie erstmal sozusagen sehr rebellisch auftreten in ihrem Agieren und sozusagen den Staatssturz und die Übernahme der Macht propagieren und das in gewisser Weise natürlich auch wollen, also im Sinne von einer Umwerfung der Demokratie, einer Schaffung einer Diktatur und gleichzeitig bestimmte ökonomische, gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich vor allem erhalten wollen. Und der Hass auf Klimaschützerinnen hier auch eine Form ist, diese zu erhalten und eine Kritik daran unmöglich zu machen. Zweitens wird immer wieder versucht, gesellschaftlich tatsächlich bestehende Konfliktlinien, also vor allem zwischen Arm und Reich, aber zwischen auch denen, die bereit sind, eine grundlegende Veränderung anzugehen, die bestehenden Verhältnisse so erhalten wollen, wie sie sind, umzudeuten in neue Konfliktlinien. Zwei Motive, oder ich würde mal sagen drei, die man da sehr stark wirft, ist einmal, dass Klimaschutz als ein Angriff auf Soziales verstanden wird. Und ich würde auch sagen, es gibt eine Form von Klimaschutz, neoliberaler Klimaschutz, der das durchaus erfüllt. Also Klimaschutz ist nicht per se sozial, sondern das ist eine politische Aufgabe, die man hat. Ich glaube auch immer eben jetzt der Corona-Krise eine nochmal an Bedeutung zugenommene Aufgabe. Aber natürlich ist es auch absurd, wenn diejenigen, die sich bei Hartz-IV-Sanktionen, die sich bei Mindestlohn, die sich bei Kindergrundsicherung gegen jegliche Form von sozialem Fortschritt stellen, dann plötzlich bei Klimaschutz ihr Herz für Sozialhilfeempfängerinnen, ihr Herz für arbeitslose Menschen, ihr Herz für Kinder, die in Armut aufwachsen, entwickeln und sagen, das können wir alles nicht machen, weil das führt zu sozialen Verwerfungen. Und hier sehr beliebt ist das Motiv der sozialen Spaltung. Also sozusagen Klimaschutz führt zu sozialer Spaltung. Was dabei vollkommen ausgeblendet wird, ist, dass das Verhindern von Klimaschutz, also das Festhalten am Status quo, zu einem unfassbaren Maß an sozialen Spaltung der Zukunft führt. Weil wir sehen, dass während das reichste 1% der Weltbevölkerung mehr gleich viel CO2-Ausstoß hat, wie das die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, also es eigentlich um eine Verteilungsfrage geht, gleichzeitig die Folgen der Klimakrise Menschen, die jetzt schon wenig haben, in besonderem Maße treffen. Das gilt global, also gerade im Blick auf den globalen Süden, aber es gilt auch national, wenn wir uns anschauen, wer ist besonders stark betroffen von der Hitze in Innenstädten, die Menschen, die keinen Balkon haben, die Menschen, die keinen Garten haben, die Menschen, die keine Orte haben, wo sie zum Ausschnaufen hingehen können. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich sozusagen das Verhindern von Klimaschutz nicht im Interesse von Menschen ist, die wenig haben. Es wird hier aber sozusagen ein falsches Interesse vorgegaukelt. Ihr müsst euch wehren gegen die Klimaschützerin. Wir schützen euch, während gleichzeitig jegliche Form von Politik verhindert wird, die diesen Menschen tatsächlich helfen könnte. Also sozusagen, es wird eine falsche vermeintliche soziale Konfliktlinie aufgemacht, um die tatsächlichen ökonomischen Konflikte in unserer Gesellschaft hinwegzutäuschen. Zweites Umdeutung ist ganz, ganz krass das Thema Alt gegen Jung. Dadurch, dass vor allem die Klimabewegung an sehr junge ist, auch durch Fridays for Future, sehr viele junge Menschen, die sozusagen dieses Thema "Wir kämpfen für unsere Rechte" anbringen, wird immer wieder gesagt, das geht gegen die Alten. Und hier natürlich auch immer wieder im Sinne von rennen zum Beispiel Fridays gegen Altersarmut oder für, das war sozusagen ein Projekt von rechten Kreisen, die gesagt haben, naja, ihr seid ja sozusagen, geht gegen die Alten, die in Armut leben, was natürlich Unsinn ist, weil die junge Generation leidet nicht unter alten Menschen, die jetzt gerade Flaschen sammeln müssen in der Rente und die vielleicht ein bisschen besser abgesichert werden, sondern unter der bestehenden Politik, auch unter den bestehenden Verhältnissen, in denen wir leben. Das heißt, hier sozusagen auch wiederum versuchen, tatsächliche gesellschaftliche Konfliktlinien in eine fabrizierte Jung gegen Alt umzudeuten. Und ein Element, was wir auch sehr stark in der konservativen Kritik an den 68ern schon kennen, dass vermeintliche die Intellektuellen, also die Linke gleichgesetzt mit Intellektuellen gegen die Arbeiterinnen, wo immer wieder gesagt wird, naja, der einfache Arbeiter, der ist sozusagen ja gefährdet von Klimaschutz, gerade natürlich wird viel mit Blick auf die Automobilindustrie dort angebracht, und das wird sozusagen gestellt gegen den Klimaschutz, der als automatisch intellektuell dargestellt wird. Ich würde durchaus sagen, dass wir als Klimaschutzbewegung nicht gut genug darin sind, das mit Arbeitskämpfen zu verbinden. Ich würde zum Beispiel eigentlich sagen, dass eine Arbeitszeitverkürzung musste ganz, ganz vorne stehen in der Agenda von aktuellen Klimaschutzbewegungen. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, es gäbe keine legitime Kritik daran. Aber natürlich, wenn das von Konservativen gemacht wird, wiederum sich gegen jegliche Form von einer Verbesserung der Verhältnisse für die arbeitende Bevölkerung stellen, dann ist natürlich sehr klar, woher da eigentlich das politische Motiv dahinter kommt und die vermeintliche Vorstellung, dass dem Arbeiter eigentlich vor allem ein Status quo erhaltende Politik hilft. Das sieht man auch sehr stark daran, wenn man sich zum Beispiel Aussagen von Sigmar Gabriel, ehemaliger Minister der SPD, anschaut, in diesem Motiv von die SPD müsse sich entscheiden, ob sie entweder für die Arbeitnehmerinnen einsteht oder für, und jetzt mal so ein bisschen polemisch gesagt, Klimaschutz, Schule und Frauen. Also da wird sozusagen eine Trennung nicht nur zwischen Klimaschutz und sozialer Politik, sondern auch zwischen sozialer Politik und Gerechtigkeitspolitik für Frauen, für Schwule, für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und als müssen sich davon dazwischen entscheiden. Also müsste sozusagen linke Politik nur die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Dabei sind zwei Sachen spannend. Zum einen, dass natürlich komplett ausgeblendet ist, dass es nicht den einen Arbeiter gibt in unserer Bevölkerung, sondern wir gerade zum Beispiel in der Corona-Krise gesehen haben, dass es vor allem migrantische Frauen sind, die unterbezahlte Arbeit machen, auf der unser gesamtes gesellschaftliches System fußt, als Reinigungskräfte, als Supermarktverkäuferinnen, als Pflegerinnen in Kliniken und in ambulanten Pflegediensten. Und die Antworten, die dann gegeben werden von zum Beispiel Sigmar Gabriel, sind ja in keinster Weise soziale, sind ja nicht eine Verbesserung des Mindestlohns, sind ja nicht eine Arbeitszeitverkürzung, sondern ganz im Gegenteil Heimat, Law and Order, Nationalstaat. Das heißt, hier wird sozusagen versucht, eine homogene Arbeiterinnenschaft oder eigentlich Arbeiterschaft aufzumachen, die ihre Interesse nicht durch eine Verbesserung ihrer tatsächlichen Lebensverhältnisse erfüllt bekommt, sondern durch ein Einhegen in dem nationalen Kollektiv. Und das wird sozusagen gestellt gegen Klimapolitik, aber auch gegen andere Formen von progressiver Politik. Und das ist eine ganz klassische Umdeutung von gesellschaftlichen Konfliktthemen, die aber leider nicht immer unerfolgreich war in den letzten Jahren. Das hat, glaube ich, sehr stark thematisiert und von uns angegangen werden muss. Ein Punkt, der auch immer wieder gern dargestellt wird, ist Klimaschutz als religiöser Wahn. Hatten wir jetzt wieder diese Woche im Parlament, hat ein CDU-Politiker gesagt, dass ihn Fridays for Future an eine Glaubenssekte erinnern würde. Finde ich jetzt ein bisschen lustig von einem Politiker, der in der christlich-demokratischen Partei Union Politik macht, ein Problem zu haben mit Glaubensgruppen. Aber natürlich ist da sozusagen wieder das Motiv eines religiösen Wahns, der ganz oft gegen die Bewegung aufgemacht wird. Und hier sehen wir, dass vor allem eine instrumentelle Vernunft des bürgerlichen Subjekts versucht wird zu erhalten und gegen die vermeintlich wahnhaften Ambitionen der Klimabewegung zu stellen. Also sozusagen eine bürgerliche Vernunft versucht wird, auf Teufel komm raus zu verteidigen, die eigentlich aber wenig mit Vernunft zu tun hat. Darauf komme ich gleich. Es geht ganz, ganz stark um eine Verschleierung von Machtverhältnissen. Also gerade das hängt natürlich auch stark zwischen diesen Verschwörungsmythen. Natürlich hat Fridays for Future, hat eine Greta Thunberg eine diskursive Macht gerade. Also und die wird auch genutzt und die wird sehr aktiv genutzt, dass Debatten angezettelt werden, dass Druck gemacht wird. Wir sehen aber gerade zum Beispiel an der Klimapolitik der Bundesregierung, dass diese Macht am Ende nicht so durchdringend ist, dass dadurch automatisch gesellschaftliche Verhältnisse herkommen, weil eben gesellschaftliche Verhältnisveränderungen nicht nur durch diskursive Macht bewirkt werden kann. Und dass gleichzeitig natürlich die tatsächlichen auch ökonomischen Machtverhältnisse, die wir haben in unserer Gesellschaft, dadurch unsichtbar gemacht werden, dass plötzlich eine Greta Thunberg zu der mächtigsten Person erklärt wird. Ganz spannend, ich finde immer daran, ist zum Beispiel das Verhältnis zur Automobilindustrie. Und das fällt mit diesen Freiheitspunkten, die ich gerade eben angesprochen habe, auch ein bisschen zusammen. Also wenn dann plötzlich so getan wird, als die, ob diejenigen, die sich schützend für die Automobilindustrie setzen und zum Beispiel eine Prämie für Verbrennungsmotoren fordern, dass die ja die armen, gebeutelten Arbeitnehmerinnen der Industrie gegen die übermächtige Klimawegen schützen würden. Das heißt, plötzlich wird sozusagen das Einsetzen, wir haben ja in einer gewissen Weise fast schon kam von Täter-Opfer-Umkehr, also sozusagen eine Umkehr davon, wer tatsächlich gesellschaftliche Macht hat und wer es eben nicht hat, wer vor allem gerade dafür kämpfen muss, gesellschaftliche Veränderungen im eigenen Interesse zu erwirken. Und hier wird dann plötzlich das Eintreten für die Automobilindustrie wird zum Eintreten gegen die Mächtigen und für die Unterdrückten, was natürlich mit gesellschaftlichen Realitäten sehr wenig zu tun hat. Wir erleben, das habe ich gerade schon angesprochen, mit so ein bisschen diesem Momentum der Bürgerlichkeit ein gewisses Ringen, glaube ich, gerade um den Begriff der Vernunft bei uns in der Gesellschaft, weil ganz lang, und ich kenne das noch aus meiner eigenen Arbeit, ich habe mit 18 angefangen, klimaaktivistisch unterwegs zu sein, also jetzt mittlerweile 8 Jahre. Und ich habe in dieser Zeit ganz, ganz häufig gehört, naja, jetzt bist du noch jung und dann bist du radikal und irgendwann bist du dann erwachsen und dann bist du vernünftig. So ein bisschen so, als wäre der Wunsch nach sehr grundlegenden Veränderungen ein Trend, ein Haartrend der Teenagerzeit, der sich dann irgendwann schon mit der Zeit rauswächst. Und dabei wird natürlich aber Vernunft immer gleichgesetzt mit Unterwerfung unter selbstgemachte Sachzwänge. Also ich hatte wahrscheinlich das angesprochen, zum Beispiel mit der schwarzen Null. Vernunft wird gleichgesetzt mit einem unbedingten Festhalten am Status quo. Und was die Klimawegen, glaube ich, geschafft hat in den letzten Jahren, ist, dass immer mehr Menschen klar wird, das hat ja nichts mit Vernunft zu tun. Nichts daran ist vernünftig, für kurzfristige Profite unsere langfristigen Lebenschancen auf diesem Planeten zu verfeuern. Nichts daran ist vernünftig, dass wir nicht mehr in der Lage sind, in Anbetracht der Tatsache, wo wir die Folgen der Klimakrise gerade bei den Waldbränden in Kalifornien sehen, eine Politik zu machen, die in der Lage ist, das aufzuhalten. Und das heißt, wir sehen eine Verschiebung davon, was als vernünftig wahrgenommen wird. Und der Versuch aber, das instrumentelle, das konservative Vernunftverständnis zu verteidigen, resultiert in einem unfassbar stark ausgeprägten Hass. Wir sehen auch eine Instrumentalisierung der Angst der Rechten. Das heißt sozusagen, dass jetzt, ich habe viel auch über rechte Angriffe auf Klimaschützerinnen gesehen. Was man daneben hat, ist oft ein liberales, ein konservatives Auftreten von einer: Ihr dürft nicht so viel fordern, weil damit stärkt ihr die Rechten. Das spielt sehr stark auf diesen sozialen Spaltungspunkt an, den ich vorher angesprochen habe. Also wird sozusagen das soziale Spaltung und davon profitieren die Rechten. Das heißt, hier wird auch wieder eine falsche Konfliktlinie aufgemacht und auch eine total falsche Analyse des gesellschaftlichen Rechtsrucks, weil ja tatsächlich davon ausgehen würde, dass die Rechten auf Basis von tatsächlicher gesellschaftlicher Ungleichbehandlung von bestimmten Personen agieren würden und nicht eigentlich aufgrund von einem ideologischen Gebilde und dafür auch gesellschaftliche Verwerfungen nutzen. Und man kauft eigentlich genau die Erzählung der Rechten, also dass sie ja sozusagen das einfache Volk schützen müssten gegen die grundlegenden Veränderungen des Klimaschutzes, die kauft man sich selbst ein. Das heißt sozusagen, diese Erzählung der Rechten wird von Konservativen mitgetragen und dann umgemünzt. Und deshalb dürft ihr jetzt nicht zu viel fordern, weil das wäre ja ganz schlimm, weil das stärkt ja die Rechten. Ich glaube, wir erleben auch, dass es natürlich eine Verschiebung der politischen Debatte gibt in einem Feld, wo es für Rechte schwieriger ist, Erfolge zu erzielen. Wir hatten gerade noch 2015, 2016 war extrem stark geprägt durch die Migrationsdebatte, auch der Bundestagswahlkampf 2017 zum Beispiel noch. Und das war ein Bereich, wo die Rechten fertige Narrative hatten, erfolgreiche Narrative, Narrative, die sehr stark gesellschaftlich und anschlussfähig waren und wo sie große Erfolge erzielt haben. Und was wir jetzt ja sehen durch die Klimabewegung, sozusagen das Rechte, also die Migrationsdebatte war sehr stark übertragbar in ein rechtes Narrativ von Take Back Control, wenn man jetzt zum Beispiel auch als Beispiel dafür außerhalb Europas Donald Trump, also muss sozusagen der Nationalstaat muss Kontrolle zurückerlangen, um gegen die Fluchtbewegung immunisiert zu werden. Das heißt, die Migrationsdebatte hat sich für ein bestehendes rechtes Narrativ angeboten. Wenn wir jetzt uns anschauen, die Klimakrise in einer gewissen Weise ist die Klimakrise und die darum bestehende Debatte eine Auflösung des Glücksversprechens des nationalstaatlich eingehegten Kapitalismus. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in den letzten, also wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf die 50er Jahre, auf die 60er Jahre, dann wird es ja gerne so ein bisschen verklärt, die goldene Zeit des Fordismus. Und auch in der politischen Linken hatte man das immer wieder, auch in den letzten Jahren. Ich erinnere an die Aufstehenbewegung zum Beispiel von Sarah Wagenknecht, wo immer wieder zurückgeblickt wurde und gesagt wurde, was die Linke, was die Sozialdemokratie jetzt schaffen müsste, wäre diese Verhältnisse wiederherzustellen. Und wenn wir jetzt aber zurückschauen, was hat es bedeutet, was haben wir damals erlebt, dann war das ja in gewisser Weise so, dass es eine, ich würde sagen, Befriedigung des kapitalistischen Verhältnisses durch ein Wohlfahrtsversprechen gab. Tatsächlich, also sozusagen ne, auch im Bund, was dann von Gewerkschaften, die sich darauf eingelassen haben, dass es dann gesagt wurde, die kapitalistischen Verwerfungen, kapitalistischen Interessenswidersprüche werden eingehegt durch ein wohlfahrtsstaatliches Versprechen, also dass ein relativ großer Teil der Bevölkerung einen relativ großen Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand bekommen hat und eine relativ große Lebensqualität. Das hat aber immer nur funktioniert im Rahmen des Nationalstaates. Also das war sozusagen das nationalstaatlich eingehegte Kapitalismus und das war als Glücksversprechen, als gesellschaftliche Erzählung. Das Problem ist, dass diese Form des Kapitalismus oder des eingehegten Kapitalismus immer nur funktioniert hat, indem sie auf drei unausgesprochenen Prämissen basiert hat. Das erste ist die unbezahlte Arbeit von Frauen, die immer unsichtbar gemacht wurde und die nur durch die Trennung des öffentlichen und der privaten Sphäre und der Verdrängung der Frauen in die private Sphäre funktioniert hat. Die Ausbeutung weiter Teil der Welt, also dass dieses Glücksversprechen immer nur auf einen Teil der Weltbevölkerung, also auf den Nationalstaat bezogen war. Und drittens die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage, also dass diese Form des Wohlstands immer darauf aufgebaut war, dass unbegrenzt und die Ressourcen dieser Welt, über diese Ressourcen der Welt verfügt werden kann. Und die Klimakrise stellt natürlich genau dieses Glücksversprechen in Frage, weil sie sagt, es gibt kein Zurück dahin. Dieses Glücksversprechen wurde in den letzten Jahren auch in Frage gestellt durch den neoliberalen Umbau, also in den letzten Jahrzehnten schon, also dass eigentlich diese Beteiligung am Wohlstand immer mehr abgenommen hat und immer mehr Menschen sozusagen krasse Armut gespürt haben, eine krasse Niedriglohnsektor größer geworden ist. Also sagen, eigentlich wurde das Glücksversprechen schon von selbst aufgelöst. Und jetzt kann aber die Antwort offensichtlich nicht mehr sein, wir gehen zurück dahin, wenn man jetzt sieht, dass die Klimakrise die Folge, und er ist ja tatsächlich eigentlich auch die Migrationskrise, aber das ist sozusagen nicht so ersichtlich für die Menschen, dass die Klimakrise ja nichts anderes ist als jetzt, dass die Auflösung sozusagen diese Unsichtbarmachung der Voraussetzung. Und das heißt sozusagen, der Rückzug ins abgegrenzte Nationalstaat als Antwort ist, funktioniert bei der Migrationsdebatte noch vermeintlich gut, bei der Klimakrise nicht. Ich glaube, ich rede ein bisschen lang. Oh ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Was wir durchaus auch noch sehen, ist ein gewisser Neid auf den linken Klimaaktivismus, weil es ja durchaus nicht so ist, als ob Umweltschutz ein Thema wäre, was der Rechten vollkommen fremd ist. Also es ist nichts, was man sagen könnte, während man zum Beispiel vielleicht das Eintreten für die Rechte von Geflüchteten, das ist was, was für die Rechten nie ein annehmbares Thema war, also ein per se linkes Thema, könnte man so sagen. Das ist bei Umweltschutz erstmal nicht so. Das heißt, es gibt durchaus auch ein rechtes Narrativ Umweltschutz, dieses aber nicht universalistisch hergeleitet, sondern partikular. Also wir schätzen unsere Umwelt als Ausdruck sozusagen des Bodens, ganz, ganz stark verbunden mit der Blut- und Bodenideologie. Also sozusagen na, das deutsche Volk ist mit dem deutschen Boden verbunden, deshalb muss auch die deutsche Umwelt geschützt werden. Und das ist aber, war null erfolgreich in den letzten Jahren. Nicht, es gibt kleine Gruppen, in denen es erfolgreich ist, wenn man sich Ausgliederbewegung anschaut. Teilweise gehen auch die Reichsbürgerinnen in diese Richtung. Aber gesellschaftlich durchgedrungen ist man überhaupt nicht, sondern da war es ein Klimaaktivismus, der sich universalistisch verstanden hat, der sich global verstanden hat und der sich auch systemkritisch verstanden hat. Und das heißt, hier haben wir einen gewissen Neid. Und dass sozusagen die rechte Ideologie des Heimatschutzes nicht aufgeht in der jetzigen Situation. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hambacher Wald. Da habe ich gerade erfahren, dass Daniel, der jetzt heute auch da ist, einen Artikel dazu geschrieben hat, der mich damals für diesen Teil des Vortrags inspiriert hat, dass man beim Hambacher Wald eigentlich eine ganz spannende Ausgangslage hat, weil das ja durchaus ein Motiv wäre, was auch für Rechte mobilisierbar wäre. Also ein deutscher Wald, der abgeholzt wird für die Interessen von einem globalen Unternehmen, auch gut angekündigt, für antisemitische Stereotype, der jetzt von den Deutschen verteidigt werden muss. Das hat aber von Anfang an nicht geklappt, weil die Bewegungen dort vor Ort das immer als ein universalistisches, als ein globales, als ein linkes Projekt verstanden haben. Und ich glaube, da kommt auch ein gewisser Ungunst und auch Neid der Rechten. Ein Punkt, den ich jetzt noch nicht ganz so viel angesprochen habe, ist natürlich, dass wir haben den Hass auf KlimaschützerInnen, jetzt hier gegendert in diesem Fall, insgesamt. Wir haben aber den Hass auf KlimaschützerInnen, also Frauen in der Klimaschutzbewegung, in ganz besonderem Maße. Das erleben wir an verschiedensten Stellen, immer da, wo Frauen als politisches Subjekt auftreten. Natürlich in der rechten Ideologie, das Frauenbild eines ist, das von Objektivierung ausgeht. Also die Frau ist vor allem Objekt und in dem Moment, wo sie sich politisch in die Öffentlichkeit stellt, wo sie Forderungen aufstellt, wird sie zum Subjekt, entzieht sich also diese Objekthaltung und das führt zu unglaublichem Hass und das führt auch zu Angst. Angst vor Veränderung. Und ich glaube, dass beim Klimaaktivismus noch der besondere Punkt dazu kommt, dass ja durchaus in der rechten Ideologie der Frau eine besondere Verbundenheit mit der Natur zugestanden wird. Also Natürlichkeit, Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, dass diese Verbindung aber immer eine der Unterwerfung ist. Also die Frau, die qua ihrer körperlichen Funktion eine besondere Unterwerfung für Fruchtbarkeit, sie wird schwanger, sie sozusagen ist im Körperlichen ausgesetzt und ist auch der Natur ausgesetzt und sozusagen dient der Natur und der Haltung des Menschen in dieser Natur. Und der Aktivismus ist natürlich ein Widerspruch zu dieser Unterwerfung. Das heißt, die Frau sagt auch, ich setze mich in Verhältnis zu dieser Natur, aber nicht in Form von einer Unterwerfung, sondern in Form von einer Emanzipation, die dann aber auch erkennt, also sozusagen einer reflektierten Emanzipation. Ich bin dieser Natur nicht unterworfen und trotzdem erkenne ich die Abhängigkeit, die wir Menschen auch von der Natur haben, also sozusagen ein reflexives Verhältnis und entwickle daraus einen aktivistischen Anspruch, also einen Anspruch als politisches Subjekt. Ein letzten Punkt, den wir auch noch ganz stark erleben, ist, dass die Konservativen, also hier nicht und die vor allem Rechtskonservativen, immer mehr selbst als Konsumkritikerinnen auftauchen. Ich habe es gerade schon genannt, ich habe die Erfahrung selbst gemacht mit dieser McDonald's-Tüte. Und das ist ja ganz spannend, weil hier Rechtskonservative das machen, was sie eigentlich immer grünen, linken Klimaschützerinnen vorgeworfen werden. Also bei uns wurde ja zum Beispiel oft gesagt, ihr wollt ja nur die besseren Menschen, ihr wollt den Menschen verändern. Und würde ich immer sagen, wir wollen nicht bessere Menschen, wir wollen eine bessere Politik, wir wollen eine bessere Gesellschaft. Aber dass sozusagen diejenigen, die immer das vorgeworfen haben, anderen, ihr wollt doch nur Menschen verändern, das jetzt plötzlich selbst machen, aber natürlich gegen die Klimaschützerinnen drehen und sagen, ihr dürft euch nur äußern, wenn ihr selbst diesen individuellen Ansprüchen genügt. Und ich glaube, so ein bisschen sieht man da, dass eigentlich das, was es tatsächlich auch gibt in der Klimabewegung, eine Form von individualisierten Klimaschutz, also ich kaufe möglichst gut ein, ich ernähre mich möglichst gut, dass wir hier eigentlich so ein bisschen, man auch ein bisschen auf Nietzsches Theorien zur Askese zurückgreifen kann, dass die Askese eigentlich immer eine Form von der Gewissenserleichterung ist. Also dass man sozusagen das Nicht-Aushalten der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass das sich sozusagen umdreht in der Askese, ist es so ein bisschen lieber nichts, das Nichts wollen als Nichts wollen. Und dass wir aber sehen, dass jetzt Rechtskonservative das umdrehen, weil ich glaube auch, dass es da ein Unbehagen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen gibt. Also dass es durchaus ja spürbar ist für viele Menschen, dass eigentlich gerade was schief läuft. Aber dadurch, dass wir uns daran gewöhnt haben, unsere Gesellschaft nur individuell zu denken und für viele Menschen gar nicht mehr eine kollektive Veränderung denkbar ist, sich dann diese Kritik sozusagen nicht dreht in der Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern dann wiederum eigentlich auch das Momentum der Askese aufnimmt, aber nicht durch die eigene Anwendung, sondern durch das moralische Apostulieren dieses Anspruchs an Klimaschützerinnen. Das heißt sozusagen, die Verhandlung von Konsum wird nur in moralischen Maßstäben, wird es nur verhandelt, also sagen, was ist gut, was ist ethisch vertretbar. Und ich glaube, es ist durchaus auch Ausdruck einer Gesellschaft, die gedanklich so sehr innerhalb des bestehenden Systems verharrt, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass grundlegende Veränderungen des Systems möglich sind und dass eine Politik, die über das Individuelle hinausgeht, überhaupt möglich ist. Und das wird von Konservativen, glaube ich, teilweise bewusst genutzt und teilweise aber auch unterbewusst sozusagen als eine eigene Form der Gewissenserleichterung postuliert. Was ziehen wir daraus? Ich glaube, erstens ganz klar, Klimaschutz links zu besetzen, linke Handlungsspielräume zu nutzen und auszuweiten. Ich glaube, daran anknüpfen, die Corona-Krise hat da manche Situationen nochmal erschwert, weil wir erleben natürlich gerade, dass die Leute sehr stark von ökonomischen Verwerfungen betroffen sind und sehr stark auf ihren eigenen Alltag verworfen sind. Kann mein Kind nächste Woche in die Kita? Kann ich mein Geschäft erhalten? Muss ich jetzt Hartz IV anmelden? Was bedeutet es für mich, zum Jobamt zu gehen? Und ich glaube, das bedeutet, dass die Klimaschutzbewegung diese Verbindung von sozialen Fragen und ökonomischen Fragen mit Klimaschutzfragen viel stärker leben, ausdenken, ausbuchstabieren und nach vorne stellen muss. Weil das muss man ehrlicherweise sagen, es wird viel von sozial-ökologischer Transformation gesprochen, auch bei uns Grünen. oft bleibt es dann aber doch ein bisschen die ökologische Transformation mit dem Sozialen, aber das wollen wir auch noch. Und das ist natürlich eine Aufgabe, das jetzt tatsächlich auszubuchstabieren. Ich habe schon gesagt, für mich ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung, die die Veränderung der ökonomischen Verhältnisse mit einer Veränderung der Produktionsweise, die eben nicht mehr auf den Zerstörungs- und natürlichen Lebensgrundlage ausgebaut ist und einer sozialen Absicherung von Menschen verbinden könnte. Ich glaube, solche Projekte müssen stärker nach vorne gestellt werden. Auseinandersetzungen gewinnen wir nicht auf einer individuellen Ebene. Sobald wir auf diese individuelle Ebene gehen von ernährt euch besser, kauft besser ein, verlieren wir unfassbar viele Menschen, für die es auch teilweise gar nicht möglich ist. Und wir gehen auf das Spielfeld, auf dem die Konservativen uns immer wieder stellen können mit, aber ihr macht das ja selber nicht. Und dann geht man in so einen komischen Moralwettbewerb, wer hat sich jetzt am besten ernährt und wer darf noch mitreden. Da werden wir nichts verändern, gesellschaftlich und strukturell denken. Und ich würde sagen, als letzten Punkt, die Reflexion über rechte Angriffe, was ich auch ein bisschen versucht habe, hier heute Abend zu machen, als Ausgangspunkt für eine radikale, für eine linke Klimapolitik zu nutzen. Also sozusagen auch zu überlegen, woher kommt dieser Hass? Nicht dabei stehen zu bleiben, zu sagen, oh, das ist scheiße, dass es diesen Hass gibt, sondern zu überlegen, woher kommt der? Und genau daraus Schlüsse für eine emanzipatorische Klimapolitik zu ziehen. Und jetzt bin ich fertig und würde mich erstmal bedanken für die Aufmerksamkeit.